Lass uns anstoßen. Herzlich willkommen zum Fehlfahren-Podcast in der zweiten Ausgabe. Was ihr eben gehört habt, sind Rotwein-Cuvées und warum wir die Cuvées haben, darauf kommen wir noch. Wir waren heute in zwei Ausstellungen. Die stelle ich euch auch gleich vor, aber zuerst gebe ich mal wieder das Wort in die Runde. Ich bin Anke. Auf Twitter findet man mich unter @AnkeGröner. Und zu meiner Linken. Links, links. Kai, @Probeck. Links vom Kai sitzt der Felix, @SammyKufu auf Twitter. Und noch eins weiter links, der Florian, @MuniFornication auf Twitter. Jetzt müssen wir eigentlich unseren Jingle nochmal machen. Okay. Genau. Wow. Okay, gut. Ich glaube, der Jingle ist das letzte Mal gelaufen. Gott sei Dank war das jetzt affektiert. Künstlerisch. Gut, wir haben wie gesagt zwei Ausstellungen angeguckt. Die erste Ausstellung läuft zurzeit im Kunstfoyer in der Versicherungskammer in der Maximilianstraße in München und heißt die BND-Zentrale in Pullach und ist eine Fotodokumentation von Martin Schlüter. Martin Schlüter ist ein deutscher Fotograf, Jahrgang 77. Ich zitiere von der Webseite, er ist seit 2008 selbstständig als Fotograf für Redaktionen, Werbeagenturen, Architekten und Unternehmen. Und er wurde 2012 zum CNN Journalist of the Year ausgezeichnet. Die Ausstellung, die BND-Zentrale in Pullach, ist, Titel sagt eigentlich schon alles, ist ein Bild aus der BND-Zentrale in Pullach. Was genau wir sehen, können wir nochmal später erklären. Die zweite Ausstellung läuft zurzeit im Haus der Kunst und ist von Stan Douglas. Sie heißt Mise en Scène. Stan Douglas ist ein kanadischer Fotograf, Jahrgang 1960. Und seine Bilder kann man, glaube ich, so mit inszenierte Realität bezeichnen. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was ihr zu den Ausstellungen als Einführung sagen möchtet? Dass ich nichts dazu sagen kann. Ja. Möchtest du das noch ein bisschen ausführen? Ja, witzigerweise habe ich zwar eine der beiden Ausstellungen vorgeschlagen, aber die ganze Woche schlichtweg so viel gearbeitet, dass ich keine Zeit hatte, die zu gucken. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie ihr die Ausstellung findet und werde dann in Zweifel was über den Wein sagen. Ach stimmt, die Weine, genau. Weil wir nämlich zwei Ausstellungen angeguckt haben, haben wir uns total schlau überlegt, wir nehmen Rotwein-Cuvées, also Weine, die aus mehr als oder zwei und mehr Traubensorten gekeltert sind. Über die Weine erzählen wir euch dann später noch was. Aber jetzt, denke ich, gehen wir erstmal in die Ausstellung. Man sollte vielleicht dazu fügen, dass wir es tatsächlich dieses Mal schaffen, eine Blindverkostung zu organisieren und dementsprechend auch vielleicht ein bisschen professioneller vorgehen als beim letzten Mal. Also zumindest sollte uns der Versuch, das professioneller anzugehen, vielleicht angerechnet werden. Ja, bitte. Also wir haben jetzt jeder vier Gläser Rotwein vor uns. Wir trinken den ganzen Abend uns schön. Kai darf Vorsprung haben, weil er nichts anderes zu tun, als das zu trinken und über den Wein zu reden. Yay! Eigentlich der geilere Job, wenn ich das sage. Aber vielleicht fangen wir doch mal total seriös künstlerisch an. Felix, möchtest du irgendwie den ersten Eindruck mal loswerden? Ja, ich denke, ich fange einfach mal mit dieser BND-Ausstellung an. Ich war also überrascht. Sie sowohl von dem Umfang der Ausstellung als auch von dem Umfang, also der Größe dieses Kunstfoyers. Also ich war zum ersten Mal dort. Ich dachte, ja, so ein Foyer, so ein Vorraum ist halt eher so eine kleine Ausstellung. Und ich habe tatsächlich eine gute Stunde gebraucht, um da durchzuziehen und mir Eindrücke zu verschaffen. Und dementsprechend ist die Ausstellung auch relativ umfassend geworden. Also sie sind, also der Ansatz sind dokumentarische Fotos, wie ja schon im Titel der Ausstellung erwähnt wurde. Und zwar, es geht ganz konkret eben um das Gelände der BND-Zentrale hier im Pullach im Süden von München, wo der Fotograf eben die Möglichkeit hatte, auf Initiative des BND selber dort zu fotografieren unter gewissen Vorgaben, was glaube ich auch relevant ist. Also die Vorgabe war, es durften weder Fahrzeuge noch Personen zu sehen sein. Und er hat aber wirklich sehr umfassend dokumentiert. Also ich denke, es hält sich eine gute Waage zwischen Außen- und Innenansichten des Geländes. Es ist, denke ich, in dem Sinne so fast 50-50 aufgeteilt, wenn ich das in Erinnerung habe. Ich hätte jetzt auf deutlich mehr innen getippt. Aber hätte ich auch gesagt. Tatsächlich. Ja, weil ich meine, die Außenansichten, die sind am Anfang der, wenn wir jetzt im Uhrzeigersinn vorgehen, genau, ja, sind viele, viele Außenansichten. Und zum aber Schluss kommen dann mal die Präsidenten wieder. Ja. Genau, aber ansonsten dominieren eigentlich die, ja, die Innenansichten, ich glaub, hätte ich gesagt. Ja. Gut, also vielleicht ist da jetzt, also eben, man sieht schon, es bleiben vielleicht unterschiedliche Dinge hängen. Und auf jeden Fall ist es sehr intensiv. Gerade dadurch, dass die Aufnahmen wurden, so wie ich das überblicke, tatsächlich, also zumindest die Außenaufnahmen, alle nachts und abends gemacht und also eben in einem menschenleeren Zustand. Also ich nehme auch einfach an, dass die Innenansichten zu einer ähnlichen, zur ähnlichen Tageszeit gemacht wurden. Ja, er hat sich bewusst dafür entschieden, nachts zu fotografieren. Ja. Also es gibt auch einen Ausstellungskatalog zur Ausstellung, der heißt Nachts schlafen die Spione, kostet 60 Euro. Schöner Katalog. 59 plus 1. 59,50, ja. Der erste Katalog. 60 Euro. Geht das jetzt schon los? Wir wollen doch bitteschön genau sein. Okay. Ja. Ich habe ja sogar einen Verlag. Bei dir. Da wollen wir ja genau sein, Janis. Sehr schön. Welcher weiß ich? Der Siebeling Verlag. Der Siebeling Verlag. 59,90. Okay, whatever. Was ich sagen wollte. Oh, Jesus. Heute ist nicht mein Tag, glaube ich. Ja. Heute wird nicht mein Podcast finden. Wahrscheinlich werde ich meinen eigenen Wein scheiße finden. Egal. Warum zeigst du auf das Glas? Ich glaube, es ist der, aber ich weiß nicht. So viel zur professionellen Blindverkostung. Anyway, was ja, ich noch sagen wollte zu den Aufnahmen, die alle nachts entstanden sind, also das war eben auch, das war eine künstlerische Entscheidung von ihm. Also er hat gesagt, er möchte eben nicht Tageslicht fotografieren. Also die Auflagen, die er bekommen hat vom BND, war eben keine Personen, keine Fahrzeuge. Und es rannte auch immer noch jemand von der Pressestelle um ihn rum. Was für mich jetzt das Dokumentarische schon wieder so mit so einem leichten Fragezeichen versehen lässt. Man sollte und seine Entscheidung war dann eben, dann mache ich alles nachts. Also dann mache ich die Atmosphäre noch künstlicher, als sie eh schon ist. Man melden sich gleich zwei Leute. Man sollte vielleicht noch also dazu fügen, wo wir gerade ein bisschen in der allgemeinen Beschreibung dieser Ausstellung sind, dass es eben eine Auftragsarbeit auch des BND und das ist Teil einer, was sie auch nennen, einer größeren Transparenzoffensive, wo sie also teilweise ihre eigene Geschichte auch in den Gründungs- und Anfangsjahren aufarbeiten und eben auch Informationen von sich aus nach außen tragen wollen über das, über ihr Wirken, weil das ja teilweise doch eher unbekannt ist oder eben vielen Mythen oder Spekulationen unterliegt. Und man muss die Ausstellung auch ein bisschen in dem Rahmen, denke ich, betrachten. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wenn man um das, wir hatten ja gerade so ein bisschen um das Setting und wer der Auftraggeber der Bilder ist gesprochen, was vielleicht auch noch interessant ist, ist der Umstand, dass er die ersten Bilder begonnen hat, bevor die Snowden-Enthüllungen veröffentlicht wurden. Ja, und ich denke dann das rechtliche Werk hat er dann, als es dann im Rollen war, dann vollendet. Ja. Er hat sich ja auch, also in der Ausstellung läuft auch noch die Pressekonferenz von der Eröffnung der Ausstellung, wo der BND-Präsident spricht, dessen Namen ich ehrlich gesagt vergessen habe, und noch irgendjemand, und eben der Fotograf selber. Und der hat halt gesagt, dass was er versucht hatte, oder ihm war klar, dass das ein Spagat zwischen PR und Dokumentation ist. Und also um jetzt gleich mal das Fazit vorwegzunehmen, für mich ist die Ausstellung PR geworden. Also es ist für mich keine Dokumentation. Ich sehe keine Menschen, ich sehe keine Fahrzeuge, ich sehe völlig künstliche Umgebung mit künstlichem Licht, das ist für mich keine Dokumentation mehr. Aber ich fand es schon interessant, dass dem Fotografen das durchaus bewusst war und er eben auch gesagt hat, er hätte den Auftrag nicht angenommen, wenn es PR gewesen wäre. Und ich glaube, er ist da ein bisschen selber in die Falle reingetappt. Wo ist der Unterschied für dich zwischen PR und Dokumentation? Weil Dokumentationsfotografie ist es arrangiert? Ist in dem Sinne arrangiert, dass halt da keine Menschen zu sehen sind? Ist es für mich schon arrangiert, wenn ich weiß, du darfst nicht alles zeigen? Du darfst nicht in alle Räume und dir rennt ständig jemand von der Presseabteilung daher. Wo darfst du alles, bei welchem anderen Fotodokumentationsprojekt darfst du alles zeigen? Im öffentlichen Raum. Ja. Eben, also wenn eine Firma Fotografen anheuert und sagt, mach mal eine Dokumentation über uns, dann würde ich sagen, okay, gib mir freie Hand und dann mach ich das. Aber Carte Blanche ist tatsächlich bei solchen Sachen, denke ich, eher die Ausnahme. Deswegen finde ich das ja gerade so skurril. Also deswegen finde ich so komisch, dass ein Geheimdienst sagt, wir tun mal so, als gehen wir in die Öffentlichkeit, machen Fotografien, aber eben zeigen nicht alles und tun dann so, als wäre es eine Doku. Das ist für mich keine Doku. Aber sie gehen ja in die Öffentlichkeit, die tun nicht so, die gehen an die Öffentlichkeit. Sie gehen vielleicht mit einem Ausschnitt der Wahrheit oder der zu dokumentierenden Sachen an die Öffentlichkeit. Aber mit denen, sind die Bilder arrangiert? Ich finde, die Bilder sagen, oh Gott, schwierig. Die sind, glaube ich, nicht arrangiert. Also du siehst, das war ja, glaube ich, auch schon auf der Ausstellungswebsite, du siehst halt ein Büro, wo noch eine eingepackte Wurst auf dem Tisch liegt. Also so, als ob da gerade jemand gearbeitet hat. Das sind grundsätzlich die Schreibtischlampen an. Die Stühle sehen so aus, als wäre gerade jemand aufgestanden. Das ist ja auch so, oder? Oder er, glaube ich, auch. Er hat, wie gesagt, immer nur nachts fotografiert. Also ich glaube nicht, dass die Leute gerade 10 Minuten vorher Feierabend gemacht haben. Aber die Bilder wirken für mich nicht so, als hätte er nochmal irgendwie was aufgehübscht. So nicht. Ich glaube schon, dass das dann so aussieht. Ich halte es übrigens, also gerade bei Fotografie, es wird so viel gelogen, entweder bei der Produktion im Arrangieren als auch bei der Postproduktion mit Photoshop, dass du heute diesen dokumentarischen Begriff bei vielen anderen vermeintlich besseren Dokumentationen vermutlich auch nicht mehr so nach dieser strengen Auslegung benutzen kannst. Insofern fände ich das eine interessante Sichtweise, ob dann dieser Anteil von PR so überwiegt oder nicht. Ist es ein Faktor, der bei der Bewertung der Ausstellung eine große Rolle spielt? Also ja. Ist es, Bei mir auf jeden Fall. Ja, ich fand halt, die Fotos an sich, vielleicht können wir auch irgendwann mal über die Fotos an sich reden, waren natürlich, mir fehlt das Wort. Damn, ich habe erst 3 Schluck Rotwein getrunken. Ja, die waren natürlich sehr gut, gut beruflich, fachlich, wie heißt denn das? Technisch, ja. Natürlich, die waren formal gelungen, hervorragend. Ja. Also wirklich, das waren gute Bilder und ich habe die gern angeguckt, die hingen auch teilweise sehr schön. Da erzähle ich gerne auch nochmal was drüber. Aber bei mir hat die ganze Zeit überwogen, ich bin ein schmieriger kleiner Komplize in eurem blöden Spiel, so zu tun, als würden wir jetzt die Öffentlichkeit zu uns einladen und das tun sie einfach nicht. Ich habe mich ich war sehr angepisst, als ich aus der Ausstellung rauskam. Aha, okay. Ich habe mir die gerne angeguckt, weil es spannend war, sich diesem Verhältnis auszusetzen und da wirklich durchzugehen und eben zu wissen, wir möchten darüber reden. Ich muss mir jetzt jedes Bild angucken. Wenn wir den Podcast nicht hätten, wäre ich nach 10 Minuten rausgegangen. Weil ich dachte, ich mache euren Scheiß nicht mit. Okay, wie ist denn euch ergangen, um an anderen Angehensweisen? Also ich würde da auch ansetzen, was Anke sagte. Also ich fand's, oder was auch Felix schon hat anklingen lassen, ich fand es eine sehr, sehr vielschichtige Ausstellung eigentlich. Also vielschichtig im Sinne von natürlich die Motive, die man sieht, aber auch unter der Oberfläche. Also teilweise ist es wirklich bizarr, was einem da geboten wird. Und dann hat es mich an erster Linie, war ich auch sauer. Also mich hat es verstört, was da versucht wird, einem zu präsentieren, wie der Laden eigentlich aussieht. Und es muss eigentlich jedem klar sein. Weil du weißt, dass er in Wirklichkeit ganz anders aussieht, wie denn? Nein, ich weiß es nicht. Ach so, aber okay. Ich bin mir sicher, dass das, also erstens mal sind ja die schon in großen Teilen schon umgezogen in das Gebäude. Was ja einer der Gründe ist, warum sie jetzt sozusagen. Genau. Es gibt ja eigentlich von der Ideologie her, der BND will sich ja angeblich neu, Kalter Krieg, ja, ist ja beendet. Also ein Großteil der Grundlage dessen, warum das in Pullach so aussah, wie es aussah, ist, weil es die Sowjets gab. Ja. Hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, auch vielleicht die Aufgabenstellung dieser Behörde. Dann, was ich das eigentlich Schlimme fand, die ganzen Inhalte, die da präsentiert werden, für mich ging alles in eine thematische Richtung. Das ist alles harmlos, das ist alles alt, das ist alles irgendwie so ein bisschen heimelig, ja, so irgendwie so, wie es vor, was weiß ich, wenn ich mir eine alte 70er-Jahre-Serie mal anschaue, so, ach, das waren die alten Zeiten. Aber es ist doch de facto so, die Titel jetzt, das Gebäude wird auch aufgegeben, größtenteils. Die Leute sind ja schon größtenteils umgezogen. Aber weiß ich, so wie das präsentiert wird, wie das es sich einem darstellt, ist mir eigentlich klar, dass das darauf hinausgeht, dass es möglichst harmlos, dass die Behörde sich möglichst harmlos darstellen will. Und das ist sie sicher nicht. Ich habe mich wirklich gefragt, ob sie wissen, was für eine Wirkung diese Bilder haben. Also da war ja irgendwie ein Bild, wie gesagt, das sind alles relativ großformatige Werke, 1 Meter mal 1,25 würde ich schätzen, fast alles Querformat, alles Farbfotografien. Da war ein Bild aus der BND-Schule, also da, wo der Nachwuchs angelernt wird, und da war ein Partyraum. Und das war, glaube ich, der deprimierendste Partyraum, den ich je gesehen habe. Es waren einfach 70er-Jahre Bänke, braunes Holz, schlimme Deckenvertäfelung, fürchterliche Lampen. Tiffany-Lampen, genau. Und dann, um dann den absoluten Bruch perfekt zu machen, dann noch eine Disco-Kugel auf dem, unter der Decke. Und ich frage mich halt eben, lässt man sowas zeigen, weil man eben, wie du sagtest, darstellen möchte, wir sind ganz harmlos, ja, das ist jede ganz andere bieder, Schule sieht genauso aus, ganz ist alles eben beide schwierig, oder ob die wirklich da sitzen mit dem, ist voll super, ist total schnafte. Also ich meine, da waren so viele Gebäude und Räume drin, wo ich dachte, das könnt ihr nicht ernst meinen, das okay, ist das schlimmste 70er Jahre. Wie hätte denn eine Fotodokumentation ausgesehen, was für Motive wer denn euch denn besser, würde denn euch denn besser gefallen? Was hätte da abgebildet sein müssen, damit ihr sagt, ja, okay, das ist jetzt mal was, wo ich jetzt nicht denke, ist PR, das ist Verharmlosung, das ist arrangiert. Wie können wir das wissen? Ja, aber du hast ja Fantasie. Also wenn du da sagst, das ist es nicht, was ist es denn dann? Die Alternative? Für mich geht es irgendwie abgebildet in Leichen oder hier? Nein, aber jetzt mal zum Beispiel als Gegensatz. Es gibt dann auch, also die Bilder, die noch halbwegs modern dann wirken, sind dann am Ende der Ausstellung von einem IT-Zentrum. Das ist ein relativ modernes Gebäude und auch dann sieht man dann da so ein Server-Rack und so und auch dann so im eigentlich so Richtung, ihr kennt sicher die Google-Bilder, wo Google von innen hat die Server hat aufnehmen lassen. Und das sind so Bilder in die Richtung. Und die Google-Bilder wirken ja schon betont harmlos. Aber dadurch, also wenn man das jetzt mal die Google-Bilder daneben hält, neben die BND-Bilder, dann sind die BND-Bilder absolutes Mickey-Maus-Welt irgendwie. Das ist alles total harmlos. Das ist teilweise auch ganz alte Technik irgendwie. Ja, nach dem Motto, okay, wir haben ja ganz alte Technik. Ja, du beschreibst jetzt alles, ja, dass es harmlos ist. Was wäre die Alternative? Felix, du musst dich nicht melden. Also ich hätte noch eine Bemerkung. Ich denke, die haben wir in der allgemeinen Beschreibung ausgelassen. Und zwar, was dazu kommt noch zu den Fotos. Es werden Objekte dargestellt aus dem Fundus des BND. Und zwar teilweise über die Methoden, die sie in der Kommunikation, im Abhören und so weiter benutzt haben. Also teilweise Kameras in Atlanten, Chiffres in Briefen, die erst durch Chemikalien sichtbar gemacht wurden, Mikrofisch und so weiter. Und gerade, also sagen wir mal, diese alten Methoden, also auch eine die klassische Enigma-Chiffriermaschine, also aus dem... Das ist alles sehr spannend, aber das suggeriert eine analoge, eine vergangene, also genau, eine in unserer heutigen digitalen Welt, also das suggeriert eine Vergangenheit, also das, was ihr hier seht, ist vergangen, das ist vorbei, das ist für mich das ist für mich halt keine Transparenzoffensive. Mhm. Also vielleicht teile ich einfach mich als Person mal auf. Also wenn ich jetzt als Betrachter reingehe, dann kann ich es natürlich mit einem gewissen Abstand ein bisschen bewerten, das Formale und so weiter. Und da gibt es ja auch wirklich einige tolle Sachen, die der Fotograf gemacht hat. Aber als Bürger ist mir das an Transparenz, also einfach Sachen aufzudecken und so darzustellen, ach ja, das war vor 20 oder 30 Jahren relevant, das ist für mich keine, also das ist... Will das denn diese Ausstellung leisten? Ist das sozusagen für euch die Aufgabe dieser Ausstellung? Das ist die selbstgestellte Aufgabe dieser Ausstellung, dieses Fotoprojekts. Ja. Das ist der Auftrag. Und den nehme ich Ihnen, also das ist die offizielle Beschreibung des Auftrags des BNDs an den Fotografen. Im Rahmen dieser Transparenzoffensive, dass also die Welt hinter den Mauern in Polach zu präsentieren. Und als Staatsbürger fühle ich mich ein bisschen verarscht. Genau, es wäre vielleicht eine andere, wir würden sicher anders darüber reden, wenn die Ausstellung hieße, der BND, der, was weiß ich, 50er bis 70er Jahre. Ja, oder der, im Spiegel der Zeit. Oder so irgendwas. Die BND-Zentrale in Polach? Fragezeichen. Ja? Ja, man muss dazu sagen, der bisherige Titel ist die BND-Zentrale in Polach. Punkt. Nein, aber das ist, also ich und zwar wie gesagt, also ich war nach dem Besuch der Ausstellung also nicht so ganz so offensichtlich also angepisst wie Anke oder Flo, aber was mir halt aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, ich betrachte eben eine teilweise eine verlassene, also eine gottverlassene Welt, und also ich hatte Assoziationen von etwas gewissem postapokalyptischen, also dass ich sehe etwas, nachdem irgendwas passiert ist, was diese ganzen Menschen, was also eigentlich dieses System, also dieses Gebäude, diese Institution mit Leben ausfüllt, die sind alle quasi auf einen Schlag weg. Die, alle Computerbildschirme in der Kommunikationszentrale sind noch an. Ich sehe irgendeinen Signalverarbeitungskontrollraum, alle Oszilloskope, alle Signalanalyse, alles läuft noch. Ist das nicht ein sehr subtiles Bild? Weil für mich, ich habe ja diese Ausstellung witzigerweise nicht gesehen, aber ein bisschen was weiß ich über den BND oder eben über das, was jetzt mit Polach passiert oder wie auch immer. Der BND hat eben da, mit dem Vorgänger Operation Gehlen, hat sozusagen da in Polach klassischerweise die Zentrale im Rahmen des Kalten Krieges gehabt. Und insofern ist ja dann der verlassene Raum oder die Welt nach dem Atomkrieg ein Szenario, für die diese Leute jahrzehntelang sich haben ausbilden lassen. Also es gibt die Rollover-Agenten, also Leute, die in der BND-Zentrale und woanders vom BND ausgebildet wurden, dass die im Falle einer sowjetischen Invasion sich vom Feind überrollen lassen und dann im Untergrund kämpfen gegen die Besatzer. Und solche Leute wurden da ausgebildet. Also das ist halt schon ein unfassbar brutales Szenario, für das da ausgebildet würde. Den nach atomaren Bekämpfung eines invasiven Feindes. Aber gleichzeitig ist es halt höchst paranoid. Also das, was ich sowieso allen Geheimdiensten unterstelle, dass sie völlig paranoid sind und eben glauben, sie könnten die Welt retten oder beherrschen oder was auch immer sie glauben. Und das meine ich, also diese Fotos erzählen wenig über den BND, sondern eher über die Leute, die da arbeiten. Und die sind mir nicht wirklich sympathischer geworden. Sie erzählen lustigerweise über diese Menschen, die wir gar nicht sehen. Also einfach durch die Anordnung in ihren Büros. Also es gab Das ist PR. Es gab einen, natürlich ist das PR. Aber deswegen meine ich ja, die sind einfach so verstrahlt, dass sie nicht mitkriegen, PR, was sie für ein schlimmes Bild von sich zeigen. Aber wenn es PR wäre, würde es ja komplett misslingen. Also wenn es, das meine ich ja. Ich halte diese Ausstellung für komplett misslungen. Ja, aber es ist dann eine Frage von, meinst du, dass sie das nicht begreifen, weil sie in ihrer eigenen Welt so gefangen sind, also in der Bewertung ihrer eigenen Welt so... Aber wir messen sie jetzt mit politischen Maßstäben, das finde ich ganz witzig. Wie ist es denn aus Sicht eines Kunsthistorikers, der keine Ahnung hätte vom BND, die Vorwürfe sind alle politischer Art. Nee, nach dem Motto, deswegen, ich wollte ja gerade dieses Bild beschreiben, vor dem ich glaube ich 10 Minuten stand und mich die ganze Zeit nur gedacht habe, what the fuck? Es ist halt ein Büro, in dem jemand Faschingsorden hinten an die Wand gehängt hat. Also wir sehen viele Büroszenarien, die eben persönlich gestaltet wurden. Es gibt ein Büro, das komplett mit Elvis-Postern zugeballert ist. Es gibt eben ein völlig chaotisches Büro, wo halt noch diese eingepackte Wurstsemmel liegt. Und das Büro, was ich halt einfach am bescheuertsten fand, war halt das, falls derjenige zuhört, dem dieses Büro gehört, Entschuldigung, aber der hat halt lauter Faschingsorden an die Wand gehängt, von, keine Ahnung, aus den 80ern bis eben 2000 irgendwas. Nur der Orden von 1991 fehlt, weil da halt der Golfkrieg war. Da gab es kein Fasching. Und anstatt dass er jetzt einfach eine Lücke lässt oder eben gar nichts macht, sondern einfach den 92er Orden dahin hängt, wo sonst die 91er ist, ist da wirklich ein Reißzwecke mit dem Schild dran, Krieg. Und das ist so korinthenkackerisch scheiße. Aber dann sind die Menschen unsympathisch. Ja. Ist das jetzt... Ja, aber wow, also, eine Dokumentation. Bullshit. Wie Bullshit? Ja. Nein, aber es ist... Also, ich möchte das Argument nur verstehen. Also ich, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Also das ist für mich keine Dokumentation, wenn du nicht kompletten Zugang hast. Und ich finde, es geht für mich schon... Also für mich ging es dann... Also ich bin die auch im Uhrzeigersinn durchgegangen und dann kommt man am Schluss zu dieser Präsidentenvilla. Und es geht für mich auch schon ein bisschen da los, dass du kommst an diese Präsidentenvilla... Und du siehst halt eben, was ist im älteren Stil, und dann weißt du auch in der Beschreibung der Ausstellung, also dass die Historie des Geländes ist ja, das Gelände wurde ja schon zur Zeit des Nationalsozialismus gebaut und auch von den Nazis eben genutzt. Und dann siehst du halt also so eine Außenansicht von einer von dieser Präsidentenvilla, eben in diesem bisschen älteren Stil, mit dem Poolteich und Skulpturen, und denkst dir so, irgendwie, das ist schon bizarr, weil es so erleuchtet, also im Dunkeln so erleuchtet ist, aber eben auch so verlassen, weil es ist sogar eine Herbststimmung, überall liegt das Laub, also irgendwas schon am Verwittern, eigentlich eine verwitternde Stimmung um das Ganze rum, und dann liest du halt so ein bisschen so in der Nebenbemerkung, in der Beschreibung des Bildes, ja, die Präsidentenvilla, da wird auch genutzt, das Büro des BND-Präsidenten. Die Skulpturen sind noch von Martin Bormann. Und dann denkt man sich, Martin Bormann, den Namen habe ich schon mal gehört. Dann steht dann beim nächsten Bild dran, ja, Martin Bormann war der Privatsekretär von Adolf Hitler. Natürlich. So. Und dann gab es für mich in dieser Präsidentenvilla noch eine zweite Sache. Es gibt mehrere Fotos von Konferenzräumen mit bestimmten Themen. Also einer ist ein bisschen so weißer mit so Landschaftsbildern. Dann gibt es einen, das ist wohl der Bismarck. Bismarck-Raum, dann hängt da ein Porträt von Otto von Bismarck. Und dann gibt es noch den Raum im alten Fritz, ja. Und also die natürlich einfach. Aber was mich gestört hat, ist die Tatsache, zum Beispiel, dass in diesem weißen Konferenzraum steht klipp und klar, die Bilder sind noch aus Zeiten des Nationalsozialismus. Ja. Mein erster Gedanke ist, also wenn ich, also im. Welche Bilder sind noch aus Zeiten des Nationalsozialismus? Also in dem. Die in dem Konferenzraum an der Wand aufgehängt sind. Die haben einfach die Bilder, die in dem Zustand waren, einfach. Was für Bilder? Gemälde. Gemälde, einfach Ölbilder. Der Typ unkommentiert übernommen. Bauer auf deutscher Scholle. Ja, unkommentiert übernommen. Und das finde ich ein bisschen. Also ich. Das steht als Bildbeschreibung daneben, ja. Oder wie kann ja, man das machen? Ja, steht als Bildbeschreibung diese, daneben. Diese Bilder stammen und ich finde, es stammt noch aus der Zeit des Nationalsozialismus. Es sind natürlich harmlose Bilder. Der röhrende Hirsch, oder was? Ja, wie ich ja schon sagte, deutscher Bauer auf deutscher Scholle. Ja, und ich hätte irgendwie versucht, also diese Bilder zu entsorgen und einfach andere aufzuhängen und da auf der Ebene einen Schnitt zu machen. Und ich frage mich ganz ehrlich, also auch wenn ich zumindest aus der Kurzbeschreibung aus die Person, den Initiator dieses Dienstes, Herrn Gehlen, da verstanden habe, dann war er auch, sagen wir mal, zur Zeit des Nationalsozialismus nicht inaktiv. Natürlich, also ja? Der Aufbau der. Und ich finde, dass, also das Problem ist natürlich, also wir können das natürlich jetzt, also rein. Wir können das natürlich jetzt einfach rein formal betrachten und uns versuchen davon zu lösen, aber ich habe tatsächlich das Problem als bundesdeutscher Staatsbürger, ich kann nicht mich nach einer gewissen Weile, also von dem, was mir präsentiert wird und was halt immer so ein bisschen durchscheint, kann ich mich nämlich nicht lösen. Ja, aber dann, wenn das trifft sicher zu. Aber dann, ich teile Kais Meinung nicht, aber dann müsste man eigentlich mit Kai wieder sagen, dann ist vielleicht doch eine Dokumentation, weil den Schnitt zwischen Nationalsozialismus und praktisch Nachkriegsdeutschland, der war ja eigentlich, den klaren Schnitt gab es ja nicht beim BND, der aus der Organisation Gehlen hervorging. Und insofern ist es also konsequent und insofern könnte man den schon... Fairerweise auch in der deutschen Gesellschaft eigentlich nicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich aber trotz Charakter, aber wie gesagt, ich würde es nicht als gelungene Dokumentation bezeichnen. Ja. Nein, und ich finde, also für mich ist es ab dem Punkt inszeniert und irreal, wo die zwar verständliche Vorgabe gemacht wird, keine Mitarbeiter zu zeigen, aber ab dem Punkt ist es für mich inszeniert. Mhm. Ja, das weiß ich gar nicht. Weil es eine komische Lehre und wie gesagt, das, was sie mit dem Verlassenen, mit diesem. Ja, aber das Komische ist, ich habe die Bilder witzigerweise ganz anders gesehen für mich. Also, ich habe das nicht so als postapokalyptische Darstellung wahrgenommen, sondern irgendwie für mich ist weil die Behörde, auch wenn die Räume leer sind, für mich lebt die Behörde trotzdem so intensiv, weil sie einfach unheimlich tätig ist, dass mir das gar nicht in den Sinn kam. Also ich nehme es einfach der Behörde nicht ab, dass da 30 Computermonitore sind, von denen keiner begutachtet wird. Nein, klar. Ja, sorry. Aber das sagt ja auch keiner. Also es ist ja eigentlich klar, dass die Vorgabe war, keine Leute. Und das kann ja, denke ich, auch jeder nachvollziehen eigentlich. Aber ja, klar. Ja. Aber ich meine, so nachvollziehbar diese Vorgabe ist, sie erzeugt für mich eine bestimmte Wirkung. Und das ist absolut, und das ist für mich dann schon ein Teil einer Inszenierung. Das Problem ist doch, also das ist jetzt weniger für mich ein Problem, weil wir das wissen, dass das die Vorgabe war, dass keine Leute abgebildet werden, sondern insofern wissen wir, dass das eine Einschränkung war, also eine Einschränkung des in Anführungszeichen dokumentierten Bildmaterials ist. Aber das Problem ist doch eigentlich an der ganzen Geschichte, dass wir nicht wissen, was eine nicht dokumentierte Einschränkung ist. Ja, ja. Wir wissen, es gab Vorgaben und der Gedanke ist halt nie wirklich fern, dass es noch weitere Vorgaben gab, die in der Ausstellungsbeschreibung jetzt einfach nicht dargelegt sind. Mit Donald Rumsfeld zu sagen, there are no knowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, unknowns, Ja, aber wie gesagt, ich sehe, was wäre die Alternative? Wie hätte euch, sehe eine Ausstellung euch, die euch gefallen hätte, wenn es der BND ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, ist überhaupt möglich. Genau, das kann ich dir nicht sagen, weil ich kann ja wirklich nur die Ausstellung, also für mich ist es so, ich bin in die Ausstellung gegangen, ich versuche zu bewerten, was ich sehen kann, was gezeigt wurde, wie sie kuratiert wurde. Und damit bin ich einfach eh erstmal eingeschränkt, das zu verarbeiten, was ich sehe. Teilweise, und das haben wir jetzt gar nicht so angeschaut, also teilweise ist einfach nur, also banale Arbeitsplätze, teilweise aber auch wirklich, also für mich jetzt mit meinem Hintergrund einfach banale Sachen. Wer hat einfach ein Chemielabor fotografiert? Das sieht aus wie jedes gottverdammte andere Chemielabor, wo einfach Chemikalien auf dem Regal stehen. Das fand und, auch und dann teilweise auch die Metallwerkstatt, das Metalllager, ja, wie du in jeder Feinmechanikwerkstatt siehst und jeder Metallwerkstatt siehst, da ist, also das ist so furchtbar, also diese Motive sind so furchtbar banal und alltäglich, dass man sich ja schon also auch dann fragt, also natürlich brauchst du diesen ganzen Unterbau für die Tätigkeiten, aber das gibt den, also entweder ist es einfach das Schlagwort, die Banalität des Bösen, oder ist es einfach irgendwas, was furchtbar, also bietet das und verharmlosen das. Darf ich mal was zitieren? Weil der Fotograf Martin Schlüter hat ja auch was zu dieser Ausstellung gesagt. Das BND-Hauptquartier entsprach so gar nicht meinen Erwartungen, ließ mich nach dem ersten Besuch ratlos zurück. Langsam wurde mir klar, die BND-Zentrale in Pullach steht für die haptische, analoge Welt, ein klares Feindbild und den Wunsch, sich zu verstecken. Der BND mit Sitz in Berlin wird die virtuelle, digitale Welt der Gegenwart verkörpern mit diffusen Feindbildern und einem selbstbewussteren Auftritt der Behörde. Und, was eben ein Zitat Ende, und man muss eben sagen, dass diese Dokumentation für den Nachrichtendienst ja tatsächlich ein Teil eines größeren Projekts ist, nicht nämlich den Aufarbeitung der Geschichte des BNDs zu öffnen, was auch für Nachrichtendienst ja grundsätzlich, muss man auch mal sagen, über die CIA oder KGB oder Mossad oder was auch immer, hast du sowas nicht. Du wirst. Ja, gut, BND auch. Doch, es gibt ein KGB-Museum in Prag, das stand im Gästebuch. Da hat jemand eingetragen, die Ausstellung ist total scheiße und das KGB-Museum in Prag ist viel toller. Also ins KGB. Ich möchte unbedingt mal so einen KGB-Keller haben. Absolut. Also, super. Dazu dieser KGB, zum KGB-Museum in Prag habe ich noch eine ganz kurze Anekdote. Ich war Ende Juni in Prag und mir ist tatsächlich ein Poster aufgefallen. Da war dieser russische Bär mit Maschinengewehr. Das war, glaube ich, irgendwie das Logo von den Olympischen Spielen damals in Moskau, meine ich. Ein Russe mit Maschinengewehr? Was? Ja, natürlich. Das ist durchgerutscht. Da war schlechte Bär. Moment. Ich habe es möglicherweise sogar da. Aber das Lustige fand ich, bei der Adresse. Das ist jetzt Podcast nicht so gut, wenn du ein Bild zeigst. Ja, nein, ich suche das Beste auf diesem Poster. Ich muss das Poster fotografieren, weil die Adresse stand KGB-Museum, bla bla bla, die Adresse. Und die Adresse, in der Adressbeschreibung stand above McDonald's. Okay. Das war nicht großartig. Wir reden gleich noch über das, was du da in Prag, richtiger Ort, gesehen hast. Nein, das ist jetzt auch durch. Nein. Wie gesagt, ein Teil dieser, wie nennen Sie sich das? Das Geschichtsprojekt. Also die öffnen tatsächlich ihre Archive, auch Historiker, und sie laden Journalisten ein. Man kann die besuchen. Ich würde sagen, mal, lass uns doch mal nach Pullach gehen. Du schaffst dann nicht mal die Ausstellung. in einem längerfristigen Projekt. Der BND hat 40 Jahre oder noch mehr gebraucht, um sich sozusagen mal der Öffentlichkeit ein wenig zu öffnen. Und eben im Rahmen dieser, hey, uns ist das Feindbild weggebrochen, wir ziehen um, was machen wir jetzt? Witzig, ich finde, es ist sehr viel Politik bei der Betrachtung dieser Ausstellungsweise. Mich würde tatsächlich die rein formale Kunsthistorie oder künstlerische Beurteilung dieser Ausstellung interessieren. Mhm. Und wenn nicht, dann können wir auch gerne schon allmählich zur nächsten Ausstellung übergehen. Nee, weil also natürlich, da würde ich auch gerne noch drüber reden. Ich glaube, dass da noch mehr drinsteht. Okay, also er ist ja nun, also die Gebäude und die Traumaufnahmen sind ästhetisch durchaus ansprechend. Also selbst wenn er selber sagt, das ist eben alles, hat ihn überrascht, oder was du sagst, das sind alles banale Aufnahmen, aber natürlich sind die technisch wunderbar gemacht. Ich finde, da sind auch eine Menge Perspektiven, denen man was abgewinnen kann. Es gab eine Hängung, die mir sehr gut gefallen hat. Das war dann eben eins vom neuen Gebäudeteil, da hingen halt drei Querformate nebeneinander. Links sah so das Gebäude von außen, das wie so ein grauer Klotz aussieht. Also er sah schon sehr modern aus und eben nicht so banal und langweilig, sondern so, wie man sich es vorstellt. Da könnte ein Geheimdienst sein, cool. Und direkt daneben war das Innere, nämlich das IT-Zentrum, und das war ganz weiß. Und da direkt daneben hat er quasi im IT-Zentrum, die Rechner fotografiert. Und das war dann einfach nur noch ein schwarzes Bild mit lauter Leuchtdioden. Also du hast halt einen grauen Kasten, einen weißen Raum und dann die schwarzen Rechner mit den Leuchtdioden. Das sah fantastisch aus. Das war eine komplette Wand, drei Bilder nebeneinander. Und da habe ich gedacht, wow, das sieht toll aus. Da war ich dann kurz mal nicht mehr angepisst. Pure Ästhetik. Absolut, pure Ästhetik. Aber das hat er eben auch bei anderen Bildern hingekriegt. Also die Fußgängereingänge zum Beispiel, die sind immer sehr effektvoll beleuchtet, die Bäume sind angestrahlt. Also die Bilder sind durchaus schön, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ästhetisch ansprechend. Also auch deswegen, ich finde, man kann sich die Ausstellung durchaus auch als Kunsthistoriker oder als jemand, der sich für Kunst interessiert, angucken. Mhm. Aber du kommst, finde ich, also ich konnte es echt nicht abstellen, dauernd wieder aufs Politische zurückzukommen. Ich konnte es nicht trennen. Also auch man sollte vielleicht dazu sagen, die Ausstellung ist grob nach Themenbereichen gehängt. Also zum Beispiel die Außenansichten vom Eingang, da sind mehrere Bilder nebeneinander gehängt. Dann also Büroansichten, oder hier ist also die Werkstatt und um die Werkstatt rum. Hier sind 3-4 Bilder zum Heizkraftwerk, oder hier sind eine Hundezwinger und dann anderes. Also man hat, also das ist schon, also auch nach Themen aufgeteilt, eben die Präsidentenvilla, das ist also das Prachtprunkgebäude, was eigentlich auch einen ganz schönen Kontrast bildet eigentlich zum Rest der Ausstellung. Ja. Weil es ist ja, wir hatten ja sehr, sehr banal, alltäglich, also auch teilweise aber hässliche, also behördliche oder Firmen, Betongebäude, die einfach ästhetisch einfach, die sind einfach nur funktional sind, und dann steht eben in einem Raum, fast also abgetrennten Bereich separat, eben diese Prachtprunk Präsidentenvilla mit eben Mit den Kunst, ja, mit den Nazi-Statuen davor. Mit den Statuen auch noch, Brinker oder was? Ja. So ein bisschen der Meister des deutschen Schamhaus, ja. Also wie gesagt, auch alles aus der Zeit von Bormann. Ja, also, und einfach. Ja. Und so eine Wandverkleidung, Parkettboden, Kronleuchter. Genau, und dann und im Kaminzimmer hängt der Bismarck und dem alten Fritz, das ist so... Oh. Aber was ich auch gruselig fand... Es ist so urdeutsch irgendwie. Ja, es ist so ein Urdeutsches. Und dann halt nach der Bundespräsident über den Kamin. Das fand ich auch, das habe ich, glaube ich, auch in meinem Gästebuch geschrieben, wie skurril ist das, dass jemand, der als Stasi-Gegner irgendwie groß geworden ist, jetzt in der BND-Zentrale als Bundespräsident ist. Das fand ich aber ziemlich amerikanisch gelöst eigentlich. Die Präsidentenbilder? Ja, war eigentlich so für mich so ein klassisches Präsidentenbild, so über den Kamin, da hängt der Präsident, alles klar. Und der Rest in der Reihe mit den Präsidentenbildern in Anführungszeichen war dann schon klassisch deutsch. Ja. Ich fand die Beschriftung auch teilweise sehr interessant. Also ich fand, die war teilweise wertend. Also wenn ich mir jetzt so normale Ausstellungen anhöre, wo eben einfach nur neben steht, das ist der Künstler, so heißt das Bild, von 2012, Von wem sind die Beschreibungen? Das habe ich mich auch gefragt. Ich nehme an, dass die vom BND kommen, es stand nirgends vorbei. Aber die waren einfach teilweise so strange getextet oder so. Also die haben dich einfach in eine gewisse Richtung gedrängt. Zum Beispiel, es gab halt ein Büro, was fotografiert wurde, oder eine Werkstätte, ich weiß es gar nicht mehr. Und da hingen halt einfach Tierfotos. Und da war dann eben der Satz, Tierfotos erzeugen Privatatmosphäre. Wo ich dann denke, das sehe ich selber, das musst du mir nicht erzählen. Oder weil du eben Hashtag Cat Content. Weil du eben gerade die Präsentenvilla erwähnt hattest, fand ich einfach so bescheuert, aber da blutet mein Text daher. Also auch einfach, das war halt einfach eben der Eingangsbereich der Präsentenvilla, und da war halt einfach so ein Holzverschlag, wo halt ein Telefon und ein Monitor stand. Und der Text dazu war halt, die Sicherheitstechnik im Foyer präsentiert sich hier dezent hinter einer Holzverkleidung. Und ich saß nachdem, ist das hier eine Wellness-Oase? Also hier im Katalog steht auch, links sieht man ein belegtes Brötchen, hier wurde eben noch gearbeitet. Also so kann man sich dann die Bilder Wow, also eine Bildbeschreibung, die halt auch noch interpretiert, ist ein bisschen nervig. Ja, und das ist, aber also ich meine, weil wir gerade hier auch den Prospekt zur Hand haben, also hier steht eigentlich auch nur Copyright der Bilder Martin Schlüter bzw. Kunstfoyer München, und dann steht nur Leitung Kunstfoyer Isabel 7, also die Kuratorin des Kunstfoyers, aber es ist also nicht klar, ob sie auch die Ausstellung tatsächlich kuriert hat, oder ob das nicht eine ungenannte Person getan hat. Ja. Mit dem Fotografen. Kann man das weiß ich nicht. Also, okay. Das ist, und also das heißt, es ist nicht tatsächlich nicht klar. Ja, das ist, also ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem, was uns vorhin auch so ein bisschen gereizt hat, ist, dass es einfach nicht klar ist, von wem diese Informationen kommen. Mhm. Also wenn Transparenz offensiv. Ja. Also wenn diese Informationen vom Fotografen selber kommen, dann präsentiert er sein Werk ja schon mit einer wertend, was wieder dem den dokumentarischen Anspruch ein bisschen entgegenwirkt. Also ich unterstelle mal, dass es nicht der Fotograf selber gemacht hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, die Texte vom Fotografen. Also was ganz witzig ist, also das ist die, der Ausstellungsort ist ja von der Versicherungskammer. Die Versicherungskammer ist einer der Ausstellungsorte, wo halt die Sparkassen, ich weiß gar nicht, oder zumindest die Versicherer der Sparkassen Kunst ausstellen, ähnlich wie die eine andere Bank in München halt auch ein eigenes Kunstfoyer sich geschaffen hat. Bei dem Beschreibungstext steht am Ende Quelle Bundesnachrichtendienst dran. Also bei dem nach dem Beschreibung dessen, was hier sozusagen zu sehen ist und wie es dazu gekommen ist und wer das gemacht hat, ist eben das halt spricht aber auch nicht steht dafür, dass da dieser Beschreibungstext, der in der Versicherungskammer ausgegeben wird, vom Bundesnachrichtendienst selber kommt. Spricht aber auch nicht gerade für Herrn Schlüter, dass er sich da so die Butter vom Brot nehmen lässt, oder? Ja, aber das spricht eben wiederum auch mehr für ein bisschen einen, sagen wir mal, also PR-Aspekt, diese Transparenz-Offensive. Ja. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, ohne da jetzt auch wieder so emotional werden zu müssen oder so. Also nochmal vielleicht kurz zur Form. Ich muss dazu sagen, ich habe lange gebraucht, bis ich mich auf die Form konzentrieren konnte, weil mich der Inhalt doch stark entsetzt hat irgendwie. Also, aber nochmal, Kai wollte eigentlich auch in noch abstraktere Betrachtung anstellen und ich habe mich auch in diese Richtung gefragt, ab wann wird denn eigentlich Dokumentarfotografie zur Kunst? Ohne jetzt zu groß auf den Kunstbegriff eingehen zu wollen und so weiter, aber eigentlich ist Dokumentarfotografie ist keine Kunst. Genau, Dokumentarfotografie will doch dokumentieren. Ja, genau. Ja. Ja, aber die kann ja trotzdem gewissen ästhetischen Ansprüchen genügen. Ja, keine Künstler, ja, natürlich. Also das war für mich keine Kunst, die ich mir angeguckt habe, obwohl ich sie mir durchaus unter es ist eine ästhetischen Kunst, gute angucken ja, konnte. Es ist eine Kunst, gute Dokumentarfotografie zu machen. Sebastian Salgado oder was auch immer. Also wirklich so die großen Magnum-Leute, das sind alles Dokumentaristen unserer Zeit. Pressefotografie ist ja Dokumentarfotografie. Ja. Künstlerisch hochwertig, meiner Meinung nach. Ja. Ein, wenn man wie auch immer, weil viele dieser Sachen sind ja grausame Motive, ein interessant sie anzusehen, aber eben Kunst ist es nicht. Wir haben ja letzte Ausstellung, es ist eine Kunst, sie so gut zu machen. Du kannst tatsächlich die Leute dafür loben, für ihre Kunst, Handwerk, wie auch immer man das nennen will. Ja. Aber Kunst ist für mich die Manipulation von etwas mit einem anderen Verfremdungsabsicht. Vielleicht kann ich da mal ein Zitat einwerfen, was mir neulich in der Ausstellung über Ernst Ludwig Kirchner, da bin ich auch wirklich der Moderne untergekommen ist. Er verwendet den Begriff, den fand ich eigentlich schlecht, wo er sagt, bildende Kunst ist die Verbindung höchster geistiger Tätigkeit mit Handwerk. Ohne Kenntnis des Handwerks ist es uns nicht möglich, da künstlerisch tätig zu werden. Also er sagt, haben wir gleich zur Malerei und man muss seine Materialien sonst was kennen. Also deswegen kann man das jetzt vielleicht, also die Fotos sicherlich also handwerklich bewerten, was wir jetzt auch teilweise versucht haben. Aber dieser Aspekt, also ich meine, höchster geistiger Tätigkeit, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber eben gerade dieser Aspekt ist in dem Sinne natürlich. Die Frage ist, also vom Fotografen selber sicherlich nicht gegeben. Also er hat das Formale, das Handwerkliche so arrangiert und so weiter und dementsprechend auch präsentiert. Aber eben der Betrachter hat das Gefühl, oder zumindest ich als Betrachter habe das Gefühl, dass also die geistigen Vorgaben oder die Sinnvorgaben von woanders kommen. Ich fühlte mich auch noch an ein anderes, also Fotoserie erinnert, die im Lehmbachhaus hängt. Nur ganz kurz, da geht es um einfach Bilder einer vom Inneren einer Botschaft. Ja, stimmt. Ja, und zwar, ich Ich habe dann mal kurz nachgelesen, also es sollte die Botschaft des Niger in Rom sein. Und der politische Zusammenhang ist wohl, dass dort Dokumente über die irakischen Massenvernichtungswaffen damals vermutet wurden, vor dem Zweiten Golfkrieg. Der Fotograf hat also diese Räume nachgestellt und als Modell nachgebaut und aus Papier und einfach leer fotografiert. Und ich fühlte mich teilweise, dadurch, dass ich die Serie einfach schon kannte, teilweise auch bei diesen leeren Büroräumen was Ähnliches erinnert. Hm. Ja. Und da ist dann eben auch einmal die Kunst. Da ist dann aber das Werk heißt die Embassy, das habe ich noch nicht genannt. Ja, Embassy, genau. Ja, ich glaube, Thomas Demand oder Demand habe ich mir, glaube ich, rausgesucht. Auf jeden Fall, Thomas Demand hat natürlich in dem Fall also ganz deutlich eben einen gewissen Tatsache inszeniert. Und ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, als dass wir jetzt ein bisschen auf die nächste Ausstellung eingehen. Da wollen wir vielleicht erst noch ein Fazit ziehen, bevor wir jetzt den Bogen ins Haus der Kunst rüberschlagen. So, könnt ihr mal kurz Daumen hoch, Daumen runter. Ja. Es gehen jetzt drei Daumen hoch oder runter, oder? Ja. Sich in der Das wäre jetzt meine Frage auch an die Runde, das kann ich ja durchaus stellen. Lohnt es sich, da hinzugehen? Also ich geb keinen Daumen rauf, aber ich sage, man muss sich die als Staatsbürger die Ausstellung anschauen. Wow. Also ist eine Frage, wie man das Daumen rauf interpretiert. Wir können wenn Daumen rauf ist, kann es durchaus hingehen. Genau, ich teile die Frage in Teilen. Würde ihr empfehlen, hinzugehen, und wie fandet ihr es? Das kann man ja dann durchaus trennen. Also ich würde der Ausstellung schlecht gelaufen quer Daumen geben. Ich finde, man sollte sie sich auf jeden Fall angucken. Ich finde, die Fotos sind wirklich qualitativ toll. Sie kostet ja auch nichts, muss man dazu sagen. Sie kostet ja auch nichts, genau. Man kann einfach reingehen. Bis zum 5. Oktober läuft es noch. Genau. Täglich von 9 bis 19 Uhr. Also deswegen, wie gesagt, von den Fotos selber her fand ich es interessant. Ich fand, die waren ästhetisch gut anzugucken. Ich mochte die Bilder gerne, ich mag die Bildsprache gerne. Ich mag sowieso generell gerne Architekturfotografie. Deswegen gibt es dafür einen Daumen hoch von der politischen Aussage und eben von diesem Gefühl, dass ich rauskam und das Gefühl hatte, ich müsste erstmal duschen, gibt es einen Daumen runter. Und deswegen ein schlecht gelaunter Querdaumen. Ja. Ja, und ich würde auch schon dann wollen, dass ihr dann eine Gesamtfazit zieht, ja. Also der geht tatsächlich so waagerecht. Also es ist nicht so komplette Ablehnung, auch nicht so. Also ich würde sagen, Thema verfehlt, aber trotzdem unbedingt hingehen. Also ich fand wirklich der klassische Mitteldaum. Der klassische Reich-Ranitzky von uns. Eigentlich war scheiße, aber lesen Sie es trotzdem. Also Reich-Ranitzky, na ja gut. Nee, also ich würde unbedingt hingehen. Ja. Aber es ist halt daneben. Aber auf eine interessante Art und Weise daneben. Ja, genau. Also ich fand, ich hab durchaus interessante Einblicke erhalten, und ich bin auch... Also es lohnt sich schon hinzugehen. Ja, weil du kannst einfach der Besuch nicht lohnt sich. Aber also mir ging es einfach so, ich konnte einfach nicht unbeteiligt durchgehen und sagen, ja, genau. Schöne Bilder, langweilige Bilder, sondern du warst die ganze Zeit irgendwie dabei, selber mit dir zu argumentieren, was du dann siehst. Und genau. Bist dir dabei Also es ist zumindest nicht uninteressant. Nein, es ist super. Also, es setzt schon Denkprozesse in Gang. Aber eben, also dann so uneingeschränkt, also wie man das manchmal hat, wenn man emotional einfach etwas sieht und einfach mag, das kann man einfach in dem Sinne nicht geben, diese Ausstellung. Aber ich meinte eben, also wie gesagt, als Bürger ist es wirklich etwas, was man sich anschauen sollte. Ja, also für einen Besuch gebe ich einen Daumen rauf. Für das Ergebnis bzw. das Tendenziöse in der Ausstellung gebe ich einen Daumen, der doch eher nach unten zeigt, weil das einfach dann teilweise so gewisse Informationen werden gegeben, aber dann ist es schlichtweg unbefriedigend. Ja? Aber das sind jetzt, das sind natürlich Detailpunkte. Also ich muss ja diese Daumen nachher irgendwo abbilden. Ich glaube, wir haben drei Mitteldaumen, oder? Ja, so kann man sagen. Aber es ist, also ich meine, deswegen sage ich eben, Man soll es sich anschauen, um sich selber ein Bild zu machen. Vielleicht haben wir hier alle nur ein bestimmtes... Wir sind alle Staatsfeinde. Wow, gut, dass ich da nicht mitgemacht habe. Ja. Das war nicht so gemeint, Mama. Ich bin auch kein Staatsfeind. Ich bin raus aus dem... Ich zahle sogar Steuern. Gut, das ist gleich. Oh, krass. Naja, aber... Nein, wow. Bist du Bayern-Fan? Sogar zwei. Nein, also genau als Steuerzahler betrifft es einen doch. Also genau. Fässer öffnen, Galor. Können wir einfach einfach mal zur zweiten Ausstellung. Ja. Guter Vorschlag. Dann Wein. Wir kurz zum Wein, genau. Wie jetzt schon Wein? Ich habe doch gar nicht alles ausgetrunken. Ja. Die Idee ist, wann wollen wir über den Wein reden? Am Ende? Ja. Wenn wir dann wirklich so angetrunken sind, dass wir dann immer lustig. Ich glaube auch ganz ehrlich, zur zweiten Ausstellung haben wir längst nicht so viel zu sagen. Ja, also auf gar keinen Fall. Nee, genau. Wow. Also, aber nicht so viel umfangreicher. Nein. Also ich fange einfach jetzt mal kurz an. Kleiner? Ich fange jetzt einfach mal kurz an. Also die Ausstellung hier von Stan Douglas im Haus der Kunst heißt Mise-en-Scène. Mhm. Mise-en-Scène ist ein Begriff, der bekannt ist aus dem Theater und aus den Filmwissenschaften. Und zwar Mise-en-Scène bezeichnet die Inszenierung einer Szene. Das wissen unsere Hörer doch. Und also zwar aber nicht die Inszenierung im Sinne von die Regiearbeit, wie man einen Schauspieler und Charakter darstellt, sondern einfach wie man eine Szene räumlich arrangiert und wie sich die Schauspieler und die Figuren innerhalb dieser Szene auch räumlich bewegen. Ja. Also dieser Titel gibt natürlich auch schon einen gewissen Hinweis darauf, um was für eine Ausstellung es sich handelt. Und dementsprechend, sie besteht aus mehreren Bilderserien, in denen Stan Douglas tatsächlich eben eine Realität inszeniert. Teilweise ist es eine Realität, wie sie passiert ist. Und er stellt also historische Dinge aus seiner Sicht nach. Und teilweise ist es eine von ihm imaginierte Realität, die er in eine bestimmte Zeit versetzt, aber auch dann mit den Mitteln dieser Zeit umsetzt. Und ich gebe jetzt einfach an Florian oder Anke mal weiter, wie sie oder Kai. Ja, eine kurze Zwischenfrage, weil ihr tatsächlich meintet, es wäre weniger umfangreich, rein formal, als die Ausstellung im Kunstfoyer. Sind weniger Fotos. Also ich glaube, die BND, das waren 50 Bilder oder so, das war ganz ordentlich. Da hängt eine Menge. Also das ist mein formaler Eindruck von dem, was ich halt aus der Internetseite gesehen habe. Kai, ich gebe dir völlig recht, bevor ich in beiden Ausstellungen war, hätte ich es auch andersrum vermutet. Aber wir haben auch heute weniger Zeit gebraucht, als wir für die andere Ausstellung, die BND-Ausstellung gebraucht haben. Trotz der, eigentlich dachte ich, Multimedialität der Mise-en-Scène, also dass man halt eben es sind nur Bilder. Es gibt eine Videoinstallation. Ja, aber die Videoinstallation ist 6 Stunden lang. Das heißt, du kannst sie. Voilà. Okay, wunderbar. Das habt ihr nicht angeguckt? Ich habe 2 Minuten angeguckt. Von 6 Stunden, okay. Nein, muss reichen. Andere Leute machen das mit Wagner. Oh, banau! Gut, anyway. Ja, 2 Minuten reichen dann auch. Kulturbanauser! Vielleicht darf ich jetzt die Brücke schlagen zur ersten Ausstellung, weil das Stan Douglas inszeniert, das haben wir gerade schon gehört. Und wir hatten ja auch, da schließt sich der Kreis, den Eindruck, dass Teile der BND-Bilder, also inszeniert ist wahrscheinlich zu bösartig formuliert, aber doch vielleicht nicht ganz der... Tendenziös ist ein gutes Wort. Arrangiert, inszeniert. Ja, sagen wir tendenziös sind. Und am deutlichsten, also am ehesten haben mich die Stan Douglas Bilder an die BND-Ausstellung erinnert bei den Interiors. Also das sind so Innenräume, die er fotografiert hat, die auch sehr bizarr anmuten. Also man sieht da zum Beispiel einmal einen Schrank voller irgendwelcher Tassen. Und also sehr, ein Schuhgeschäft gab es auch. Genau. Dann ein Atelier oder beziehungsweise Arbeitsplatz eines befreundeten Künstlers, wie ich meine. Genau. Und dann noch in einem anderen Gemischtwarenladen, glaube genau. ich. Und also wobei man auch dazu sagen muss, es ist in der Beschreibung der Ausstellung auch klar wird, dass diese Bilder fallen eben ein bisschen aus dem restlichen Werk, was präsentiert ist, raus. Weil er tatsächlich, also weil die sicherlich auch arrangiert sind auf eine gewisse Weise, aber er nimmt tatsächlich Orte aus der Zeit, so wie sie sind, also und betrachtet sie. In anderen Serien zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel diese Mid-Century, das Mid-Century Tableau hieß es, oder Tables? Mid-Century Studio, wo er sich quasi in die Rolle eines Fotografen in den 40er Jahren versetzt, der auch elaboriert beschrieben, der aus dem Kriegsheimkehrer, der sich also autodidaktisch die Fotografie beibringt und dementsprechend durch die Stadt zieht und fotografiert. Und das ist teilweise gestellte Mode- und Werbefotografie, ja. Teilweise ist es wirklich einfach, sind es also Presseschnappschüsse, also es gibt diese Szene mit dem The Suspect, also im Auto, wie, ja. Also irgendjemand, der verhaftet wurde, ein potenzieller Gangster oder Krimineller, wie man vielleicht aus Zeitungsfotos aus der Zeit kennt. Und also es ist schon wirklich eine sehr detailversessene Fiktion. Also es ist eine fiktive Realität, die er dann aber dann sehr versucht, also sehr reell und konkret abzubilden. Mein letzter Gedanke dazu, was ich sehr interessant fand, es gab dort ein Bild, was eindeutig ein nachbearbeitetes Foto war, und zwar es gab diesen Anzug, wo ganz also mit weißer Farbe oder mit Tippex, bevor die weiteren Abzüge gemacht wurden, übermalt wurde. Und es ist, das hieß Demobilization Suit, also wenn wir wieder bei dem Kriegsheimkehrer sind, also jemand, der also demobilized ist, also aus dem aktiven Dienst zurückgekehrt ist. Und das suggeriert natürlich, dass es sich hier um ein Selbstporträt des Fotografen handelt, aber er hat sich selber, hat seine Spuren ausgewischt. Mhm. Man sieht ganz krank, also alles, man sieht den Anzug, man sieht die Schuhe, man sieht den Raum, in dem er steht, aber um die Hände hat er weiß übermalt, dann außenrum und das Gesicht ist weg. Also ich habe das als ein Selbstporträt interpretiert, was ich sehr interessant fand. Mhm. Also der Fiktion auch kein konkretes Gesicht geben will. Mhm. Aber Also ich fand die alte Ego-Geschichte, dass er da irgendwie eine Hintergrundstory dann da dazu zu den Bildern entwirft, fand ich eigentlich ziemlich spannend, aber ich habe mich dann auch gefragt, ja, braucht es das? Ja, aber genau das fand ich so toll an der Ausstellung. Also ich fand die Bilder eigentlich auch teilweise banal, nicht ganz so banal wie die BND-Aufnahmen. Ich hatte die ganze Zeit diesen Satz im Kopf, irgendwie Geschichte hat noch nie so gut ausgesehen, weil das natürlich, das war wie Mad Men gucken, das waren irgendwie perfekte Manschettenknöpfe, wunderbare Frisuren, da war kein Knick im Hemd und nichts, das war alles perfekt inszeniert. Das hat das Ganze natürlich sehr leblos gemacht, aber gleichzeitig sehr schön zum Angucken. Und das, was ich so spannend fand, war einfach, du guckst dir diese Bilder an und fragst dich eben, ja, brauchst du das, was soll das? Und ich habe mir gedacht, du stehst so oft im Museum und denkst, was will mir der Künstler sagen? Was ist die richtige Interpretation? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, bei diesen Bildern gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst dir das angucken und sagen, finde ich gut, ist mir egal, berührt mich nicht, finde ich großartig, möchte ich haben. Als Poster übers Bett hängen, die bietet einfach so viele Möglichkeiten, mit dir umzugehen. Das fand ich so toll an der. Also es ist mir eigentlich auch erst zum Schluss aufgefallen. Davor habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ja gut, whatever. Und irgendwann dachte ich, wow, ich kann machen, was ich will damit. Mhm. Und deswegen beinahe auch formal zum Beispiel, er passt sich seinen Gegebenheiten an. Also das ist mir auch aufgefallen, und zwar, also er hat zum Beispiel eine Serie von 4 Bildern. Nehmen wir mal die Serie, dieses Crowds and Riots, wo er vier historische Bilder macht. Mhm. Man muss sagen, er lebt und arbeitet in Vancouver, und es geht um also Ereignisse aus der Stadtgeschichte von Vancouver, und er verarbeitet also ein Ereignis aus den 10er Jahren des letzten Jahrhunderts, dann eins aus den 30er Jahren, meine ich, dann aus den 50er Jahren und dann aus den 70er Jahren. Und was mir halt auch aufgefallen ist, obwohl es eine Serie von 4 Bildern ist, hat er sich da formal gar nicht eingeschränkt. Sie haben fast alle unterschiedliche Formate, er hat also unterschiedliche Ansichten gewählt, um die bestimmte Zeit oder das bestimmte Ereignis darzustellen. Und das ist mir halt aufgefallen. Also er hat seine Idee entwickelt, aber er hat sich eigentlich vom Gefühl her, also von meinem Betrachtergefühl her, also keine formale Einstellung gesetzt. Er hat gesagt, ich wähle das Format, das für die Darstellung, dass ich jetzt aus meiner Imagination, wie ich diese Szene sehe, notwendig ist. Und dann ist halt die Bühne mal breit, dann ist sie mal eng, dann ist es mal eine Nahaufnahme, dann ist es mal eine Weitaufnahme, dann ist es ein Panorama. Und zwar, da war eben nicht formalistisch, sondern wirklich pragmatisch. Was brauche ich, um das zu inszenieren? Also Crowds and Rides hat mir auch mit Abstand am besten gefallen. Also das ist wirklich das, was absolut heraussticht. Wirklich glänzend inszeniert. Auch von der technischen Qualität her wirklich, wirklich herausragend. Also ich würde auch sagen, da nimmt er im Prinzip so ein, wenn wir jetzt mal Vergleiche einstellen, was natürlich immer unredlich ist, aber das tun wir es trotzdem mal, nimmt er so ein bisschen Anleihen bei Gursky und bei Jeff Wall und setzt noch eins drauf. Also das finde ich auch sowohl von der Gestaltung her als auch von der technischen Qualität. Ja. Da sind noch mehr Details drin, einfach plus. Ja, also, ja, die Wahnsinn. Also, ich habe jetzt die Ausstellung, auch diese, nicht gesehen. Ich heule so ein bisschen leise vom. Das hört man im Hintergrund nicht so gut, aber ich heule die ganze Zeit die leise ganze Zeit, vor mich hin. So. Tatsächlich, diese eine der Gründe. Macht euch nur lustig. Eine der Gründe, warum ich es ja auch sehen wollte, ist tatsächlich, weil ich dieses Foto gesehen habe: Crowds and Riots. Ja. 2008, Abbott und Cordova, wo ich dachte, wow, wie Jeff Wall, nur nochmal, wie brutal. Genau. Nee, das kickt halt. Und ich weiß nicht, wie großformatig das ist, aber es ist halt einfach ein Foto, wenn du halt weißt, das ist halt Kunst, das ist arrangiert, jedes Detail. Hattest du eine Chance, die Beschreibung zu dem Bild zu lesen hier drin, und zwar, dass dieses Bild, das du jetzt da siehst und auch so spannend findest, ist aus 50 Einzelaufnahmen, also Einzelszenen entstanden. Also er hat da wirklich, also die wirklich diese einzelnen Aspekte, also zum Beispiel der eine Demonstrant, der von der Riot Police in den Van gezerrt wird, das hat alles separat zu einer Komposition gemacht. Wie es formal interessiert mich ja fast gar nicht so sehr, wie als wenn du vorstehst und denkst, das ist ein Spielfilm. Du guckst dir ein Bild an und denkst, wow, was für eine Story. Aber deswegen, also ich meine, wie gesagt, der Titel der Ausstellung ist da sehr suggestiv, also dieses einfach Inszenierung einer Szene. Also es ist ganz klar und es ist ganz deutlich, das ist seine Arbeit und das macht er auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Und ich fand gerade das Schöne, deswegen wollten wir auch diese zwei Ausstellungen angucken, weil wir meinten, die könnten irgendwie gut zusammenpassen. Ich fand, die haben hervorragend zusammengepasst. Was ich hier so spannend fand, war einfach, dass da die ganze Zeit die Menschen zu sehen waren, die wir im BND halt nicht zu sehen bekommen haben. Also hier kannst du die Geschichten durch die Menschen erzählt und beim BND eben durch die Gebäude, die Werkzeuge, die Hintergründe, die Elvis-Poster. Deswegen fand ich die passten hervorragend zusammen. Also, und falls eben, irgendjemand in diese Ausstellung reingehen will, macht ruhig ein Double-Feature draus. Ja, und eben für mich persönlich auch auf der Ebene der Inszenierung. Der eine, ganz, der ganz offen damit umgeht, dass er inszeniert, dass er nachstellt, dass er eine fiktive Realität beziehungsweise sich als fiktiven Betrachter teilweise sieht. Und dann jemand, der eben genau das, eigentlich fast das Gegenteil vorgaukelt, aber es immer nach einer Inszenierung riecht. Genau. Also vielleicht, absolut, kann ich mich total anschließen, vielleicht nochmal so ein Minuspunkt, die schwächsten Bilder fand ich das mit, die von der Reihe Mid-Century Studio, das waren so Schwarz-Weiß-Bilder. Ja. War sowohl, also waren so inhaltlich so ein bisschen eindimensional eigentlich, technisch auch schwächer als die anderen Bilder, aber wenn ich die Beschreibung richtig interpretiert habe, gehört es wohl zu dem Alter Ego, den er sich da in der Bilderreihe schafft, gehört es wohl dazu. Also das scheint Konzept zu sein. Insofern konsequent, aber also, doch durchaus aber das die schwächeren ich, Bilder. Ja, aber das meine ich eben auch damit, dass er also formal eben da sehr pragmatisch ist. Das heißt, für seine Fiktion, die er sich da erzeugt hat, um die Serie zu erzeugen, gehört es dazu, dass sein Fotograf ein Autodidakt ist und vielleicht teilweise ein bisschen stümperhaft vorgeht oder sich erst später weiterentwickelt. Und in dem Sinne ist es natürlich eben völlig in Ordnung, dass vielleicht formal diese Bilder eben einen schwächeren Charakter haben als diese intensiveren Inszenierungen, weil es eben in sein Konzept gehört. Da meine ich, also weil einfach durchs Alter Ego, weil der als Künstler sein Ego eigentlich rausnimmt, um jetzt diese Fiktion möglichst vollständig zu erzeugen. Ja? Ja. Also wie ein Schauspieler, der vielleicht in seiner Rolle verschwindet. Ja, genau. Was man spannenderweise noch hinzufügen sollte, dafür ist es leider zu spät. Ich hab's auch verpasst. Also es gab im Rahmen dieser Ausstellung, Stan Douglas hat in dem Kammerspiel noch ein Theaterstück, ein Bühnenstück inszeniert mit Projektionen und Geschichten und so weiter. Auch mehrere Stunden lang? Das lief in der vorherigen Spielzeit in den Münchner Kammerspielen. Sie hieß Helen Lawrence. Ich hatte immer mal versucht, reinzugehen. Ich habe es zeitlich leider nicht geschafft. Es wäre jetzt noch interessant, die Videos zu sehen. Aber es ist nochmal also auch konsequent für seine... 8 Vorstellungen gab es. Ja, genau. Ja, auch wie konsequent er, also auch das sich ernst nimmt, also mit dem Inszenieren, also dass es ihm sehr, sehr wichtig ist. Und vielleicht, also ist es ja auch eine Tatsache, dass manchmal eben ein bisschen amateurhaft da ist. Er verschwindet in seiner Rolle, dieses fiktive Fotografen. Ja. Und also aus dieser Theater- und nimmt seine eigene Handschrift raus. Ja. Mhm. Aus dieser Theaterinszenierung konnte man in der Ausstellung selber nichts mehr sehen. Also nein, das Video. Nein, leider okay, also die, das ist weil die Ausstellung leider, die liefen parallel an, meine ich. Also das heißt, es kann ja sein, dass man versucht in der permanenten Ausstellung. Die Videoarbeit, die ausgestellt ist, ist eine thematisch komplett andere Arbeit. Eine fiktive Jam-Session der 70er, genau. Die dann irgendwie mit Miles Davis in Verbindung stehen soll. Irgendwie. Ja. Also Miles Davis hätte das Album aufnehmen können. Ich habe es mir notiert und jetzt finde ich es natürlich nicht. Es war sehr... Es steht auch im Begleitheft, glaube ich, drin. Es war sehr stark. Album On the Corner von 1972. Corner, ja. Also die Installation... Das Ding, was 6 Stunden dauert. Das Ding, was 6 Stunden dauert, heißt Luanda Kinshasa und ist von 2013 und er stellt quasi eine fiktive Jam-Session von Miles Davis von 1972. Was hätte sein können, wenn er sich einen anderen Weg genommen hätte. Und das finde ich, zeigt eigentlich so, das finde ich, zeigt einfach den Reiz dieser Ausstellung, weil du sitzt die ganze Zeit sehr genau. Es ist so geil, es ist so bescheuert, aber es ist so Nein, aber einfach just do it. Also, die Möglichkeiten, die er sich da erschafft, sind Wahnsinn, aber halt auch ein bisschen bekloppt eigentlich. Ja. Der ist bestimmt Künstler. Also, das ist ein schönes Fazit. Ja, genau. Also, wie vielleicht hier durchklingt, ich denke, es lohnt, ein Besuch lohnt sich. Also ich nochmal vielleicht ein paar Randdaten. Wie gesagt, die Ausstellung läuft noch bis zum 12.10. im Haus der Kunst. Mhm. Es gibt keine Einzeltickets für die Ausstellung. Diese Ausstellung kostet Eintritt? Finde ich jetzt schon wieder, ein Tagesticket im Haus der Kunst kostet halt 12 Euro. Ja. Aber derzeit läuft seit gestern war die Vernissage. Heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist der erste Tag der Baselitz-Werkschau, also im Hauptraum. Also für die 12 Euro ist was geboten. Also auch der Schwabe ist dann... man muss dazu sagen, im Haus der Kunst laufen traditionell ja mehrere Ausstellungen parallel. Genau, ja. Und ihr hättet jetzt für diesen Eintritt auch andere Ausstellungen sehen können. Ja, das muss also... Aber nicht gemacht. Die waren schon, ich komme ja umsonst rein. Ja. Es läuft, wenn ich das auch mal anfügen darf, es gibt nämlich auch eine Dauerausstellung zur Geschichte des Hauses der Kunst, was durchaus interessant ist. Man kann sich da den Wikipedia-Artikel mal kurz angucken. Ist halt Nazi-Bau, klassischer, und wird dauernd rückgebaut und wieder zurückgebaut und noch weiter zurückgebaut. Und auch hat das wird dokumentiert. Bar und eine nette Disco. Und hat eine gute Bar, genau, die Goldene Bar kann ich auch sehr empfehlen. Aber wie gesagt, auch die Dokumentation über das Haus der Kunst lohnt sich und überhaupt. Geht ins Haus der Kunst. Jetzt ja. Fazitrunde. Also wie gesagt, also ich gebe... Tatsächlich ein... Vielleicht noch ein Rand. Er hat noch was auf dem Zettel, lass ihn das doch erzählen. Herr Lehrer, ich weiß auch noch was. Wir haben noch so viel Fein. Katalog gibt es für 49,95 so. Oh, 20 günstig ist das nicht. Ich möchte überhaupt nicht. Der Katalog lohnt sich nicht so wirklich. Ich fand ihn nicht so super. Aber beim BND, wie war der Katalog? Der war gut. Also ich meine, der hatte einfach bessere Texte. Die Stellangus-Texte fand ich eher so... Die BND-Texte waren besser? What? Ich weiß nicht, wer die Texte im Ausstellungskatalog der BND-Ausstellung geschrieben hat. Ob das Externe waren, keine Ahnung. Das Externe, ja. Also was ich an dem Stan-Douglas-Katalog interessant fand, dass da Bilder zum Teil anders belichtet waren als auf den, den Abzügen, die man gesehen hat. Ich das Droughts and Rides war deutlich dunkler abgezogen auf dem Bild als im Katalog. Ich habe natürlich nur die Texte überflogen. Formal ist der Katalog formal. Dann mit dunklen Abzügen heißt das, ist ja eine Kontrastfrage oder ein Transfer. Ja, genau. Hast du den Katalog in die Hand genommen, hast du das jetzt besser oder schlechter als das, was du anders? Anders, also mehr nicht. Nur anders. Ja gut, wobei man sagen muss, es ist vermutlich extrem schwierig, das genauso gut hinzukriegen. Ja. Also es ist halt ein technischer. Ja, aber es ist halt immer eine Interpretation vom Original. Aber es erzeugt tatsächlich eine andere Wirkung. Also der Freund und ich haben uns kurz zusammen angeschaut oder er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Also es erzeugt tatsächlich eine deutlich andere Wirkung von der Szene, wenn es einfach heller dargestellt wird. Ja. Ja, klar. Wenn das aber das großformatige Bild ist halt viel düsterer als eben die Darstellung im Katalog. Also ich fange jetzt aber trotzdem mal an. Ich gebe einen Daumen rauf. Besuch lohnt sich. mit einfach offen rangehen und angucken. Und ich denke, man kann sich darauf einlassen und man kann da einiges rausziehen. Man braucht auch nicht lange. Ich meine, wir waren so vielleicht 35, 40 Minuten drin oder so. Das haben wir so relativ gemütlich und in Ausbildung. Es sei denn, wenn man sich das 6-Stunden-Video anschaut, dann muss man sich natürlich den ganzen Sonntag vornehmen. Florian, was sagst du? Also ich wäre auch von mir auch einen Daumen hoch. Lohnt sich die Ausstellung? Das reicht ja auch schon. Ja, von mir gibt es auch einen Daumen hoch. Lohnt länger als 20 Minuten, dauert es auch nicht. Oh, wow. Aber es ist gut, es sind gute 20 Minuten. Schön. Die 12 Euro Minuten. Hast du gut ausgegeben. Wie gesagt, ich komme ja auch ganz. Wie gesagt, also, also wenn man nichts umsonst reinkommt wie die Anke, dann geht man einfach auch nur die Baselitz aus. Wollte ich gerade sagen. Es gibt ja auch noch weitere schöne Sachen. Nein, aber wie gesagt, ich finde die Ausstellung auch spannend, interessant, herausfordernd angucken. Und jetzt Alkohol. And now alcohol. Genau. Oder and now for something completely different. Alcohol. The moment you've all been waiting for. Ja, genau. Vielleicht sollten wir noch kurz was zum Prozedere sagen. Letztes Mal war das Weinverkosten ja eher so chaotisch und durchaus unterhaltsam, wie uns mitgeteilt wurde. Diesmal haben wir es total professionell gemacht. Diesmal war es langweilig, aber ja, wir haben die ganze Zeit über Kunst nebenbei, geredet. Oh. Nebenbei Wein getrunken und genau, ich wollte echt gefehlt, weil das war, fand ich sehr, letztes Mal sehr schön, dass wir spontan was für den Wein sagen konnten. Das fehlt jetzt komplett. Ihr habt die ganze Zeit nur über mich gelästert, weil also ich die Prozentzahlen abgefragt habe. Also, was ja jetzt wegfällt. Eben. Ja. Nein, der Witz ist einfach, jeder von uns hat eine Flasche Wein mitgebracht, eben Rotwein-Cuvée mit abgeklebtem Etikett, das heißt, wir wissen nicht, was da alles rumsteht. Wir haben unsere Gläser schön. Also einer von uns weiß es hoffentlich für jede jeweilige Flasche. Wahrscheinlich weiß jeder, wo sein eigener Wein drin ist. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Also jedenfalls, wir haben jetzt schon den ganzen Abend getestet. Kai, jetzt deine große Stunde. Du darfst anfangen mit dem Wein. Wow, ich habe die schon in Reihenfolge gebracht. Ich auch. Ich habe aber tatsächlich ein bisschen Probleme, die beiden besten zu unterscheiden. Ich bin mir nur relativ klar, dass das liegt, ich glaube, es liegt am Glas. Ich habe ja ein, man muss dazu sagen, wir haben nicht 4 gleiche Gläser. Das Entschuldigung! Beim nächsten Entwicklungsstufe haben wir vielleicht auch mal. Jeder bringt jetzt immer formal seine 4 werden die 4 Weine. Was ist, wenn wir Weißwein trinken? Dürfen dann bringt die, jeder seine Weißweingläser. Dürfen die vorher alle ruhen, werden gleichzeitig geöffnet, werden dann dekantiert, also werden in die Kartoffel gegossen und nach einer Stunde dann. Du wolltest keinen Wein trinken. Podcast machen, du machst jetzt hier den Poser. Ja. Okay. Insofern, da ist es halt, vielleicht liegt es auch am Glas. Mhm. Gelb vor Grün, vor Orange, vor Rot. Das bringt uns jetzt nichts. Nee, das bringt tatsächlich nichts, aber ich tue mich ein bisschen schwer, die beiden besseren Weine voneinander zu unterscheiden. Bei den letzten 4, letzten beiden ist halt für mich so ein Barrique-Geschmack oder halt irgendwie so ein Holzgeschmack drin, den ich echt nicht mag. Okay. Haben wir alle rosa auf 1? Kann das sein? Ich habe jetzt keine Reihenfolge. Nein, ich habe es tatsächlich so die ganze Zeit. So wie es angegossen habe. Es ist auch tatsächlich, ich glaube, jedes Mal, wenn ich neue von einigen, also zumindest von diesen beiden probiere, vielleicht sogar vom dritten, ändert sich die Reihenfolge. Das ist formal, sind die Weine deutlich ähnlicher als beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, viel größere Unterschiede gehabt. Finde ich, halt bei diesen. Das ist jetzt aber kurios, weil wir uns dieses Mal ja auf gar keine Rebsorte festgelegt hatten. Ja. Letztes Mal haben wir uns ja ganz deutlich auf eine Rebsorte festgelegt. Ja, zumindest bei diesen, bei diesen beiden und bei dem. Also bei diesen, das hatten wir bei den Rieslings ja auch, dass wir die beiden Top-Rieslings schwer unterscheiden konnten, meiner Meinung nach. Ach, ich fand schon, dass die. Also ich finde einer hat ja bei uns etwas länger gebraucht, um zu entscheiden. Ja, doch. Hat sich vielleicht auch jemand umentschieden. Also ich. Vielleicht, eventuell irgendwer. Also ich finde auch kurios, dass eigentlich so die passenderen Gläser schmecken auch tatsächlich sogar besser. Das beste, Wahnsinn. Das beste Rotwein, also das klassische Rotweinglas, das größte Glas, weil mir wo der Wein am besten atmen kann, das größte. Hat für mich am besten den besten Wein da drin. Die beiden gleich großen Weißweingläser haben halt, wobei ich da schon relativ klare Abstimmung und das Wasserglas. Also bei mir, echt ernsthaft, mein Lieblingswein ist im Wasserglas, in dem blöden. Also bei mir ist auch so, aber ich habe andere Klimaverteilung. Ich habe Also mein Favorit ist auch das, was ist das, Pink oder Rosa? Pink, ja. Also mein ganz klarer Favorit ist auch der pinke Wein. Das ist der, der dir zu Barrique. Ja, Barrique. Boah, ich hasse den. Nee, also mag ich total gern, so voll Johannisbeeren. Ja. Ich finde, der ist auch schon so wahnsinnig. Ja, der ist sehr, sehr trüb auch. Ja. Der ist total trüb. Voll späniger nur. Der ist die Nase, da ist schon ein bisschen leicht. Aber er setzt, also der ist wirklich top. Also der ist auch deutlich er ist einfach wirklich deutlich anders als die anderen drei. Also er sticht auch einfach raus. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der Wein, an dem sich die Geister am meisten scheiden werden, weil ich finde ihn in dem Sinne. Ja. Zu sehr, da hat jemand Holzspäne rein. Barrique-Scheiß, ich mag es überhaupt nicht. Ich schmecke überhaupt kein Barrique, keine Ahnung. Doch, doch, absolut. Wow, du schmeckst kein Barrique? Für mich schmeckt es nach Lakritz, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Aber den du hast inzwischen Barrique also, Lakritz gemacht. Ich finde den herausfordernd. Und dann Platz 2 und 3 fällt mir schon schwerer. Und letzter Platz ist hier das im gelben. Also, ich finde jetzt, also vom Bouquet her finde ich am ehesten noch an den Pinken kommt dran, also den Orangen. Der hat auch eine Johannisbeernote im Bouquet. Ist auch ein bisschen zu bissig irgendwie. Also ich finde, der zieht nach hinten so ein bisschen zusammen den Gaumen zusammen. Also jetzt klebt ja sowieso die Zähne am Gaumen bei den ersten drei. Ich finde, das am Abgang besser wird, aber am Anfang ist er zu bissig. Er ist ein bisschen zickig am Anfang, stimmt schon. So irgendwie so, und dann ist er irgendwie so, Genau, und dann macht er wieder alles gut. Genau, also deswegen. Und der Platz 3 ist der grüne, was es sein soll hier? Oder was ist das? Neongrün? Ist das grün oder gelb? Nee, das ist grün. Also, das ist bei mir Platz 3. Das ist bei mir der letzte. Das finde ich lustig, weil es läuft vermutlich darauf hinaus, dass wir die drei, die bei der Ausstellung waren, ich glaube, das ist bestimmt Einfluss eurem Geschmack, sind total anders drauf als der nicht da war. Der grüne ist der letzte, aber der schmeckt mir jetzt gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht hast du einfach mehr Zeit, dir das zu überlegen, während wir hier die Diskussion getragen haben. Das stimmt natürlich nicht. Der ist mir einfach schon zu trocken. Also der kriegst du den Gaumen überhaupt nicht mehr von den Zähnen weg. Aber ja, richtig, im Gegensatz zum letzten Mal, wo manche von uns ja dachten, boah, wie furchtbar, gibt es ja diesmal offensichtlich nicht so die riesen Ausfälle. Genau, das ist wirklich alle, die nicht schon deutlich ab. Also den gelben habe ich als 3. Moment, mal gucken. Moment. Boah, ja, der ist irgendwie. Oh, der riecht relativ gut. Also der geht für mich gar nicht. Also der ist bei mir komplett durch. Die anderen 3 sind. Ja. Die finde ich aber ganz angenehm zum Schluss. Also, weil der 4. ist eben bei mir der grüne, den du so toll fandest, oder der mit dir auf 3 ist, der ist bei mir auf 4. Der eben alles zusammenzieht und bei dem ich gar nichts mehr schmecke. Der 3 hat mir so ein bisschen Frucht. Also der gelbe ist aber bei mir auf 1. Okay. Also ist wohl der Wein, den du mitgebracht hast. Ja, ich weiß nicht. Nee, der ist so sprittig. Wollen wir mal einfach auflösen? Also bring doch mal die Flaschen, beziehungsweise... Aber ein Teil des Vergnügens beim letzten Mal war ja auch, dass wir... Ja, diese Degeneration fehlt mir so ein bisschen. Das Bashing kommt und wir sind nicht brutal genug. So. Nee, das kommt schon noch. Ich habe kaum was zu meckern. Also mit welcher Farbe Rosa sollen wir anfangen? Rosa haben wir, glaube ich, 3-mal auf 1, kann das sein? Nein. Ja, gut. Okay, 2-mal auf 1, wo ist bei dir Rosa? Bei mir ist es auf 1. Entschuldigung, ich habe die nicht sortiert, aber bei Rosa. Rosa. Moment, stopp. Rosa. Also Rosa ist das hier. Genau. Ja, okay. Rosa. Rosa ist bei mir auf 1. Gut, dann stellen wir auf 1. Wir haben 3-mal 1 und einmal den 4. Platz für Pink. Barrique! Furchtbar! Trinkt die nicht! Tut euch das nicht an! Ihr mögt es nicht! 3-1. Okay, wir haben, was haben wir hier? Ist das ein Franzose? Ja, ein Domaine Le Courbet, ein Cuvée Florence von, oh Gott, von 2003. Wow! Ich habe keine Ahnung, was da an Frucht. Felix! Ganz klar. Ganz klar, Felix. Hat du noch was zu sagen? 2003. Ja, das ist gut. Das Domaine Le Gobert ist die Winzerei. Cuvée Florence ist bei denen ein bisschen das Flaggschiff. Und den habe ich aus dem elterlichen Weinkeller. Oha. Und zwar... wissen deine Eltern das? Ja, meine Eltern wissen das. Meine Eltern wissen das. Die haben über einen Bekannten, der in Grenoble wohnt, von ein paar Jahren sehr viel von diesen Weinen, also kistenweise bestellt. Und haben mir erlaubt, so ein bisschen mitzunehmen für den Privatgebrauch. Und als eben die Idee aufkam mit den Rotwein-Cuvées, dachte ich mir, ach super, ich habe doch noch eine Flasche von diesem Cuvée Florence unten. Rotwein-Cuvée. Was ist da drin? Grenache und Syrah. Nein, bei mir ist auch Grenache. Ich glaube, ja. Und der Cuvée Florence, also Gigondas ist ein Ort im Rhône-Gebiet, also es ist ein Côte du Rhône. Und ist eine eigene Appellation, deswegen, also wenn man Gigondas sieht, ist es immer aus diesem Ort und auf den zwei Nachbarorten. Ja. Und es ist, wie gesagt, das Flaggschiff. Also ich habe jetzt natürlich, ich kannte den Originalpreis jetzt nicht und der ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Du kriegst auch vermutlich man findet, wenn man im Internet nach diesen Weinen sucht, man findet einen 2004er Flasche. Für schmale knapp 30 Euro. Okay. Ja, also wow. Wie gesagt, also ein anderer Jahrgang, aber das war jetzt halt von mir so eine Idee, der war noch im Keller und dachte mir, ach komm, das ist ein guter, den bringe ich mit und der passt halt zum Thema. Ja. Ich denke, es war kein unlauterer Wettbewerb, also man kann den Cuvée Florence in anderen Jahrgängen. Ich habe hier so einen, der schon mit Schimmel überzogen, so ein Motorrotschild. Man kann den Cuvée Florence in anderen Jahrgängen immer noch bei diversen Internet-Weinhändlern in Deutschland gut erwerben. Genau. Und wir stellen die Namen natürlich auf die Website, damit ihr alle beschreiben könnt. Genau, und fotografieren die Etiketten, was auch immer. Ja. Aber das ist halt dann schon, also vom, den kriegt man mal nicht eben so. Das war der Wein, den ich zum Thema im Weinkeller hatte. Und wie gesagt, der ist bei mir in einem lausigen Wasserglas und schmeckt trotzdem großartig. Anyway. Ja. Zweiter Wein. Bei mir ist Orange 2, was ist bei euch? Bei mir auch eigentlich. Bei mir auch, ja. Bei mir 3. Das ist meiner. Das ist ein Bio-Wein. Schon wieder. Du hast jetzt mein Bio-Wein. Das ist ein Franzose, das ist ein Château Conant, das ist auch Syrah und Grenache. Das ist ein 2009er. Ich habe damals, als ich angefangen habe, Wein zu trinken, also damals vor 5 Jahren, habe ich immer die Probepakete bei delinat.com geordert. Wow! This part was your sponsored from... Moment, der Punkt ist, also sie hatten einfach dieses tolle Angebot, alle 3 Monate Kiste Rotwein, Weißwein, Rosé oder Sekt. Und ich fand, für einen Anfänger war das super. Also einfach, du kriegst eine Probekiste und kannst dich einfach durch alles durchsaufen und das fand ich super. Das Problem an Delinat ist einfach eben, sie haben halt nur Bio-Weine und der Château Colant ist einer der wenigen, die ich wirklich mal nachbestellt habe. Achso, ja, für die Anke, der Cuvée Florence von Gigondas hat 15%. Ja, so schmeckt er. Tom-Leistung! Wirklich? Der Château Colant. 40. Das sind, ja, also 15 sticht. Das sind 2 Euro. Das sind übrigens 2 Euro pro Prozent. Ja, da kriegst du was für dein Geld. Also wie gesagt, Delinat ist irgendwie, ich finde fürs Reinkommen mit Wein schmecken, finde ich, ist ein super Angebot. Deswegen habe ich es auch mehrere Jahre gemacht. Dazwischen mache ich es nicht mehr. Aber der Château Colant ist eben wirklich einer, den ich nachbestellt habe. Deswegen liegt er auch noch bei mir in Hamburg im Weinregal. Ich habe ihn nach München geschleppt und die Lufthansa hat es geschafft, ihn hier heil anbringen zu lassen. Wunderbar. Hä? Du hast ihn noch. Was? Im Gepäck aufgegeben, sozusagen. Ja, ja. Okay. Wir müssen offensichtlich auch noch Punkte verteilen. Mich würde ja jetzt fast schon die Charts interessieren. Also, nee, Moment mal. Wie gesagt, Syrah und Grenache habe ich haben wir denn überhaupt ein Punktesystem? Ja, das ist ein Punktesystem. Nein, nachher, wenn wir halt die Weine ranken wollen, das wäre halt, weil wir haben ja offensichtlich unterschiedliche. Offensichtlich. Da warten wir jetzt mal. Anyway, ich wollte noch sagen, den 2009er gibt es nicht mehr auf der Webseite. Den 2012er kriegt man, glaube ich, gerade für 9 Euro. Also, ist durchaus erschwinglich und scheint gut anzukommen. Das heißt, den hast du jetzt nicht aktuell, den hast du einfach mitgenommen aus dem... Der ist aus meinem Weinkeller, wie gesagt, der ist 2009. Und Alter, wenn Anke das darf, darf ich das auch. Ja, natürlich, wieso nicht? Also, wir müssen auch nicht in den nächsten Supermarkt um 2014er kaufen. Gut, was haben wir dann? Ich hätte jetzt Gelb als drittes. Ihr hattet, glaube ich, jetzt Grün, oder? Ich hatte Grün, ja. Was hast du, auch Grün? Ich habe Grün auf 2. Grün auf 2, dann machen wir Grün. Ja. Oh mein Gott! La Viola, ein Côte du Rhône. Von 2012 mit 14%. Möchte sich irgendwer outen? Florian. Also ich war's. Ja, ich kann jetzt gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, außer dass die Rebsorten auch Grenache Noir sind und Syrah. Ja, nach welchen Kriterien habe ich ihn ausgewählt? Es gab ihn preiswert in einem großen Supermarkt. Nee, Ja, eigentlich der Kaufgrund war, dass er mit 89 Parkerpunkten beworben wurde. Ja. Und dann dachte ich mir, jetzt gucken wir mal, was der Parker so sagt. Offensichtlich taugt er nichts. What the fuck? Genau. Eben. Und dann dachte ich so, wenn jetzt einer gewaschen hat. 89? Ja, 89 Parkerpunkte hier. Das Siegel für Sie. Moment. Ich glaub's dir. Ja. Weil, wenn jemand gebasht wird, dann muss es natürlich Robert Parker sein und nicht Edmund von nicht. Ich habe eine sehr schöne Pointe, die jetzt langsam auf uns zukommt. Was kostet der Wein? 5,99. Das ist klar. Gut, dann haben wir noch den letzten Wein. 90 Parker-Punkte. Von Aldi. Den wollte ich auch versprechen. Hast du nicht raten? 90 Parkerpunkte bei 7,99. Ja, 7,99. Das war ich so kurz. Ich habe gesehen, dafür. 90, weil 90 ist tatsächlich schon mal... Ja, super. Also das ist ein Cuvée Constance, ein Côte d'Rossillon Village. Für, was haben wir da? 15,5%. Yeah! Und er schmeckt mir. Offensichtlich auch die als Einzige. Ich mag ihn. Die Zahlen sprechen für Probeck, sagen wir mal, die weichen Faktoren eher für andere. Ja, aber das ist schon jetzt wirklich sehr 90. Und Volumenprozent Greifern. Also ich finde den auch nicht fürchterlich, das meinte ich ja vorhin. Wir haben heute, glaube ich, echt keinen richtigen Jahr. Also ist ein, wie gesagt, Cuvée Constance, 2012er Jahrgang, also der jüngste von unseren Weinen. Ja. Der hätte natürlich noch ein bisschen atmen müssen. Ach stimmt, von wann war der Lafiole? 12. Auch 12. Okay. Also ich glaube, er gewinnt, wenn du jetzt noch... Oh, danke. Also es, das scheint sich jetzt auch mal so ein bisschen so raus. Also es natürlich ist vielleicht für einen älteren, länger gereiften, gelagerten Wein vielleicht leichter. Hatte nicht die richtige Temperatur. Sanfter und... Ich weiß gar nicht, wie der sanft ist. Also ich finde den wirklich herausfordernd. Also jetzt nicht so meinlich. Aber es ist auch interessant, dass er eigentlich so trüb ist. Also das letzte Mal, dass ich davon eine Flasche getrunken habe, war denn, ich habe den nicht so trüb in Erinnerung. Ja. Nee. Aber gut. Aber man merkt ihm halt schon an, dass er halt quasi der gehaltvollste Wein von den Vieren, die wir haben. Die drei sind so von der reinen Formal, von der Farbe, von der Konsistenz, anders als der vierte, also der euch gut gefallen hat, wo ich dachte, Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch dann eine Frage offensichtlich des persönlichen Geschmacks, ob einem wirklich der diese Art und einfach liegt. Genau. Tannin oder Tannin? Ja, genau. Gut, schön. Jetzt haben wir viel zu wenig über Wein geredet. Ich fand es halt. Das war irgendwie unterhaltsam. Aber wir sollten vielleicht nicht die Wertung unseres eigenen Podcasts schon in den Podcast aufnehmen, sondern einfach einen Abgesang reinbringen. Vielleicht könnt ihr das in die Kommentare hinterlassen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, liked uns. Ja, also jetzt kommt der Fehlpass. Auf Facebook. Uns gibt es jetzt auch auf Facebook. Gut. Ach ja. Aber haben wir? Ja. Oh mein Gott. Was? Ja, ein ganz fieser Wortwitz. Okay. Ich gehe raus. Es ist schon so viel Pressure aufgebaut. Trommelwirbel. Und zwar, doppelte Wortbedeutung, Verschlusssache. Wie, das war schon ein Wort, verstehe ich nicht. I don't get it. Naja, ein Foto hat einen Verschluss. Okay. Und Geheimdokumente sind unter Verschluss. Okay, dann machen wir Schluss. Ja, ich glaube, das wird zu anspruchsvoll für unsere Hörer. Wir schließen jetzt nochmal mit dem schönen Wein. Also, danke fürs Zuhören. Okay, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch dabei seid, vielen Dank. Es hat uns gefreut. Und ich habe den Moderationshut auf heute. Bitte schneiden. Entschuldigung, es hat mich nicht gefreut. Die Anke möchte was sagen. Ich wollte alter Podcasterin. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Bis demnächst. Ciao.